die Finger an die Lippen. Sei doch bitte still, es ist so schön. Da schrie sie, ich kann es einfach nicht mehr hören. Riss die LP vom Plattenteller, zerbrach sie und trampelte auf den Scherben rum. Da drehte er sich wortlos um und schlug ihr den Hammer auf den Kopf.